Naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 23. Bienengesprächen, Ausgabe Mitte März 2016. Ja, ein Hintergrundthema, weil bei den Bienen ist es noch recht ruhig, wir haben da noch sehr viel Winter. Da nützen wir doch die Zeit, um ein wenig zu den Grundlagen zu schauen. Und die Grundlagen, wenn man denkt an Honigwein, an Met, das ist die Gärung. Ich habe ja das Gefühl, wer sich mit Gärung beschäftigt, überantwortet einen großen Teil der Prozesse dem Teufel, weil das so sehr auch abhängt von den Gegebenheiten, von den Umständen, welche Mikroorganismen da eingreifen, überhand nehmen, die Situation entwickeln bei all diesen Gärungsprozessen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine interessante Idee, mit jemandem zu sprechen, der über Gärung und Fermentation Bescheid weiß, also die positive Veränderung von Lebensmitteln durch Mikroorganismen. Und der Lebensmittelwissenschaftler Clemens Peterbauer von der Universität für Bodenkultur wird uns das erzählen. Ja, mein Name ist Clemens Peterbauer. Ich bin Professor an der Universität für Bodenkultur, außerordentlicher Professor, und arbeite im Bereich Lebensmittelbiotechnologie. Das heißt, ich habe Mikrobiologie studiert und beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit mikrobielle und enzymatische Vorgänge bzw. mit Enzyme. Und das Ganze hat im Wesentlichen immer einen Hintergrund von Lebensmittel, Lebensmittelproduktion, Lebensmittelsicherheit. Im zweiten Teil kommt dann der Korrespondentenbericht, diesmal von mir aus Wien, mit Antworten auf Fragen über Facebook. Na, lasst euch überraschen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, wir starten jetzt mit Clemens Peterbauer und einigen Begriffsbestimmungen. Er hat ja gesagt, er ist Spezialist für mikrobielle Vorgänge und Enzyme. Hilf mir da bitte mal. Mikrobiologie, da geht es um kleine Lebewesen. Genau. Der Mikrobiologie ist alles, was sie beschäftigt mit Mikroorganismen, also so einzellige Tiere wie Pantoffeltierchen werden meistens eher von Zoologen behandelt, allerdings und Bakterien und Pilze im Wesentlichen. Virologie ist ein bisschen ein Grenzfall. Virologie wird ebenfalls zur Mikrobiologie gerechnet. Algen eher dann, sind mehr Botaniker meistens, mit Ausnahme von Blaualgen. Aber ja. Also Bakterien, Pilze und ihre Stoffwechselprodukte. Genau. Und die Vorgänge, ihre Vorgänge, Stoffwechsel, Vermehrung etc. und was ist uns zu machen. Und Enzyme, Enzyme? Enzyme sind Katalysatoren. Das ist also was das Platinzeug im Auspufftopf macht, im Cut, ist eine bestimmte Reaktion, die normalerweise unter so Umgebungstemperaturen nicht ablaufen würde, weil man Energie reinstecken muss. Und das kann man auch machen, indem man einfach Energie reinsteckt. Und wenn man das vermeiden will, kann man auch einen Katalysator einsetzen, der diese Aktivierungsenergie herabsetzt. Dann kann das ablaufen, so eine Reaktion unter ganz unterschiedlich natürlich, aber halt unter wesentlich verträglicheren Bedingungen bis hin eben zu Körpertemperatur, Raumtemperatur. Und alle Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper und überhaupt alles eigentlich im menschlichen Körper, in jeder Zelle wird von Enzymen katalysiert, angetrieben und bewerkstelligt. Und das ist ja ganz kurz so, dass das eben ohne Enzyme eben nicht abläuft, weil sonst würde sich das ja alles ständig zersetzen, verändern, chemisch reagieren. Genau, sonst würden einfach alle möglichen Vorgänge gleichzeitig und in Konkurrenz miteinander ablaufen und es war dann einfach komplettes Chaos. Und um stabile Verbindungen zum Beispiel auflösen zu können, braucht man entweder einen entsprechenden Energieeinsatz oder einen Katalysator, ein Enzym. Okay, nach dieser Begriffsbestimmung steigen wir doch ein ins Thema Gärung. Ja, Gärung, über die Gärung wollen wir sprechen. Gärung ist, da gibt es ein bisschen, das ist ein bisschen schwieriger, also ein bisschen komplexer. Gärung, weil es über die Zeit in der Forschungsgeschichte unterschiedliche Definitionen gegeben hat. Das ändert sich natürlich ursprünglich, die Vorgänge waren bekannt. Allerdings, dass Mikroorganismen beteiligt sind, war ja, Mikroorganismen sind ja erst gegen Ende des 18., im Lauf des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen entdeckt worden. Erstmals beobachtet, schon früher, im 17. Jahrhundert, aber so richtig dann, dass man sich bewusst war, dass da Mikroorganismen, dass es das gibt, dass die beteiligt sind an solche Vorgänge, ist erst im Louis Pasteur etc. im 19. Jahrhundert so richtig bekannt und bewusst worden. Und und so hat sich das, haben sich ja da diese Definitionen verändert. Ursprünglich war Gärung eine Veränderung von einem organischen Stoff, ohne dass Fäulnisgeruch entsteht. Man hat gewusst, dass ein Stoff, ein Pflanzengewebe, ein tierisches Gewebe, verändert sich irgendwie und manchmal verfault es und manchmal verändert sie sich auf andere Art und Weise, ohne dass es verfault. Und man hat nicht gewusst, was da genau abläuft, was beteiligt ist. Vor allem war man sich ursprünglich nicht bewusst, dass eine wesentliche Rolle dabei der Sauerstoff spielt. Weil inzwischen, nachdem man da wesentlich einen großen Wissenszuwachs gehabt hat, weiß man, dass, also ist die neue Definition einer Gärung die, dass biotisches, also organisches Material durch Mikroorganismen verändert wird, ohne dass, und da muss ich einen Fachbegriff verwenden, ohne dass externe Elektronenakzeptoren verwendet werden. Und der klassische Elektronenakzeptor, externe Elektronenakzeptor wäre der Sauerstoff. Gärung, als Gärung betrachtet man heutzutage einen Vorgang, einen mikrobiologischen Vorgang ohne Sauerstoff. Es gibt natürlich Gärungsvorgänge, wo Sauerstoff nicht ausgeschlossen wird, wo er gegenwärtig sein kann, die in Gegenwart von Sauerstoff ablaufen können, aber ohne dass der Sauerstoff in irgendeiner Form beteiligt ist. Die meisten Gärungen allerdings laufen ab unter Ausschluss von Sauerstoff. Ja, das ist jetzt die neuere Definition der Gärung. Es gibt ein bisschen eine Begriffsverwirrung, weil der englische Begriff für Gärung ist halt Fermentation. Und Fermentation im Deutschen wiederum wird eher in ein, zwei anderen Bedeutungen verwendet. Einerseits genau wie im Englischen, also verwendet man im Deutschen wie im Englischen den Begriff Fermentation für einen Gärungsprozess. Andererseits für Veränderungen von meistens pflanzlichen Stoffen, wie zum Beispiel im Kakaobohnen, Tabakblättern und ähnliches, wo aber Luftabschluss zum Beispiel keine Rolle spielt. Und halt in der Biotechnologie die kontrollierte Kultivierung von Mikroorganismen in einer Anlage, in einem Rührkessel, meistens in einer so einer abgeschlossenen Anlage mit Computersteuerung und alle möglichen Ab- und Zuleitungen. Das wird ebenfalls, ist eigentlich eine Kultivation, aber wird auch gerne als Fermentation bezeichnet. Gärung ist ein Vorgang zur Energiegewinnung. Ein Stoffwechselvorgang zur Energiegewinnung, der sehr weit verbreitet und sehr vielfältig verbreitet ist, auch im Bereich der Mikroorganismen. Mikroorganismen sind einzellige Organismen, mikroskopisch klein, daher der Name, die sie von höheren Zellen, tierischen, pflanzlichen Zellen, deutlich unterscheiden, dadurch, dass sie eine wesentlich einfachere interne Struktur haben. Oder eigentlich so gut wie keine interne Struktur. Pflanzliche und tierische Zellen haben auf der subzellularen Ebene nur sowas wie Organe, Organellen. Bakterien haben das alles nicht. Das ist einfach ein winziges Gefäß, wo Stoffwechselvorgänge ablaufen. Und Beispiele für Mikroorganismen? Mikroorganismen, die Hefe, Bäckerhefe, Bierhefe, Weinhefe, was alle die gleichen Mikroorganismen sind. Ist ein Pilz? Hefe ist ein Pilz, ja. Ist an sich verwandt mit Schimmelpilzen, schaut allerdings anders aus. Schimmelpilze sind bekannt, dass sie diese fädigen, filzig aussehenden Überzüge bilden, zum Beispiel auf schlecht gelagertem Brot, auf Obst, auf ähnlichem. Hefen sind einzellig, rundlich, schauen ein bisschen aus wie ein American Football im Wesentlichen. Circa 5 Mikrometer groß, wenn man sich was darunter vorstellen kann. Und Hefen sind aber eben spezialisiert auf ein bisschen andere Standorte als Schimmelpilze. Bakterien wie Milchsäurebakterien, die im Joghurt vorhanden sind, Darmbakterien, E. coli, Enterobakterien, eine Menge Krankheitserreger natürlich, Pneumokokken, die Lungenentzündung auslösen können, Yersinia, der Erreger der Pest und viele andere. Bakterien sind im Wesentlichen überall. Da, im Boden, in allen möglichen Ablagerungen, an den Oberflächen von allen Arten von Substraten, vor allem natürlich Pflanzen, findet man Bakterien. Und alle machen Gärung? Nein, sehr viele machen Gärung. Gärung ist eine vereinfachte Form der Energiegewinnung. Für die fortgeschrittene Form wäre die Atmung. Jetzt nicht im Sinne von, das ist die körperliche Atmung, die Lungenatmung. Die Zellatmung ist eine Form der Energiegewinnung, wo eben ein Nährstoff, vereinfacht gesagt, der Zucker, in ganz kleine Bestandteile zerlegt wird, komplett zerlegt wird, letztendlich zu Kohlendioxid und Wasser und zur Energiegewinnung. Dafür ist ein relativ komplexer Apparat von Enzymen notwendig, Zitratzyklus, Elektronentransportketten etc., um so ein Zuckersubstrat komplett abbauen zu können und das Maximum an Energie rausholen zu können. Sehr viele Mikroorganismen verfügen über so einen komplexen Apparat nicht. Milchsäurebakterien wären das klassische Beispiel, wobei es durchaus unklar ist, ob die irgendwann einmal diesen Apparat in der Evolution entwickelt haben und dann später irgendwann der wieder verloren gegangen ist, weil er nicht unbedingt notwendig ist. Die meisten Mikroorganismen operieren unter sozusagen dem Gesetz der Sparsamkeit. Man hat nichts, was man nicht wirklich braucht. Und sie sind häufig sehr stark angepasst an bestimmte Standorte, bestimmte ökologische Nischen. Und Enzymapparate, Stoffwechselwege, die sie an diesem Standort nicht brauchen, die gehen dann auch häufig einfach verloren. Und die, ja, Bakterien sind auch, Mikroorganismen sind genetisch sehr flexibel, also ihr Erbgut ist durchaus, kann zum Teil relativ flexibel weitergegeben werden an andere, an benachbarte Mikroorganismen, auch über konventionelle Artgrenzen hinweg. Sie können ganze Blöcke austauschen und dadurch neue Fähigkeiten erwerben oder andere Fähigkeiten verlieren. Die Zellatmung ist eben natürlich der bevorzugte Weg der Energiegewinnung an und für sich, weil er die höchste Ausbeute bringt. Wenn man die Einheit in der Physiologie, in der Zellphysiologie ist ATP, Adenosintriphosphat, das ist eine Energieeinheit quasi, das ist eine sehr energiereiche chemische Verbindung und aus einem Molekül Zucker, Glucose, kann man 38 Moleküle ATP gewinnen durch vollständige Oxidation in der Zellatmung. Mit Gärung sind es je nach Typus an Gärung zwischen 1 und 3 Moleküle ATP. Das ist einfach viel weniger. Und trotzdem ist es super populär. Es ist trotzdem super populär, weil es hat natürlich den Vorteil, dass man keinen Sauerstoff braucht dafür. Für die Zellatmung ist ein sogenannter externer Elektronenakzeptor notwendig, der ganz am Ende dann Elektronen aufnimmt und dabei zu Wasser wird. Das ist der Sauerstoff, das klassische Beispiel. Es gibt noch andere, Nitrat und Sulfat, für ganz spezialisierte Mikroorganismen. Aber hauptsächlich ist es der Sauerstoff. Sauerstoff ist allerdings nicht überall vorhanden. Er war lange Zeit in der Atmosphäre der Erde nicht vorhanden, ist erst irgendwann, keine Ahnung genau wann, entstanden und ist auch in der Umwelt nicht überall vorhanden. Nicht überall in ausreichenden Konzentrationen zumindest vorhanden. Spuren von Sauerstoff sind durchaus fast überall, aber in tieferen Bodenschichten, sogar in der Tiefsee, im Meer, gibt es natürlich Regionen, wo sehr, sehr wenig Sauerstoff vorhanden ist. Der das reicht dann nicht aus für eine komplette Zellatmung und kompletten Abbau der Nährstoffe. Jetzt hätte ich noch zwei kleine Fragen. Mhm. Einerseits, also Gärung findet unter Abwesenheit von Sauerstoff statt. Mhm. Was passiert, wenn aber ich einfaches Mikroorganismum bin, mhm, ohne Atmung und ich habe Sauerstoff, mhm, wie heißt es dann? Und das Zweite ist, was ist, wenn es stinkt? Also unter Sauerstoffabschluss, was passiert dann? Was passiert da? Ja, Gärung an und für sich läuft ab ohne Sauerstoff. Natürlich gibt es aber Situationen, wo Sauerstoff sehr wohl vorhanden ist. Was machen dann die Mikroorganismen? Das hängt sehr stark davon ab, was für Mikroorganismen da vorhanden sind. Hefen zum Beispiel sind in der Lage, sowohl Gärung als auch Atmung zu betreiben, und zwar sogar gleichzeitig. Das heißt, wenn Sauerstoff vorhanden ist, dann betreiben sie natürlich Atmung, Respiration. Bei sehr hohen Konzentrationen von Zucker zum Beispiel, von Nährstoffen, reicht es aber nicht aus und parallel dazu läuft gleichzeitig Gärung ab. Das ermöglicht zum Beispiel, dass man eben sehr nährstoffreiche Substrate verwertet und dabei gleichzeitig viel Energie gewinnt und das Substrat aber komplett verwertet. Milchsäurebakterien wären ein anderes Beispiel, die können keinen Sauerstoff verwerten. Die haben zum Teil wieder in sehr unterschiedlichen Ausmaßen, die haben sogar Probleme mit Sauerstoff. Wenn Sauerstoff mit höheren Sauerstoffkonzentrationen werden sie inhibiert oder geschädigt. Die würden in Gegenwart von Sauerstoff dann kaum, also geringere Aktivitäten zeigen. Da würden wahrscheinlich dann andere Mikroorganismen in einer, Populationen sind in aller Regel sehr stark gemischt, würden dann andere Mikroorganismen eher den Großteil der Nährstoffe abbauen und diese ökologische Nische, diesen Standort da hauptsächlich besiedeln. Und wann es stinkt? Wann es stinkt, klassischer Fäulnisgeruch, das ist in aller Regel eine Folge von, es hängt zum Teil, liegt zum Teil am Substrat. Fäulnisgeruch ist das Resultat von dem Abbau von Proteinen und Aminosäuren. Da entstehen unter bestimmten Bedingungen entstehen da Substanzen wie mit sehr sprechenden Namen wie Kadaverin, Putrescin. Das sind Aminosäureabbauprodukte. Also wenn vor allem sehr viel Protein vorhanden ist, tierisch, wie das zum Beispiel bei tierischen Körpern der Fall ist, wo halt Muskelgewebe einen sehr großen Massenanteil hat und hauptsächlich, was hauptsächlich aus Protein besteht, da kommt es dann häufig wieder abhängig auch wo das passiert, welche Mikroorganismen die ersten sind, die für sie ideale Bedingungen vorfinden und sie am stärksten vermehren und dann unter Luftbedingungen von Sauerstoffausschluss kann es eben zur Produktion von diesen Fäulnisgasen und Fäulnissubstanzen kommen. Würde man aber nicht als Gärung bezeichnen? Ist eine Begleiterscheinung von Gärungsprozessen, werde nur einen Artnamen erwähnen, Clostridium ist eine große Gruppe von Bodenorganismen, die anaerob sind, also die keinen Sauerstoff benötigen, die zum Teil in Gegenwart von Sauerstoff wachsen können, aber für keinerlei ihrer Stoffwechselvorgänge benötigen. Und da gibt's Clostridien, die vor allem Kohlenhydrate abbauen unter Verwendung von Gärungsprozessen. Und es gibt Clostridien, die spezialisiert sind auf Proteinabbau, die dann ebenfalls Gärungsprozesse für die Energiegewinnung einsetzen, aber auch dann Abbauprodukte wie eben diese Fäulnisgase produzieren. Das ist also etwas, was unter Bedingungen von Gärungsprozessen auch passieren kann. Und je nachdem, wer sich durchsetzt, wird bestimmen, ob es stinkt oder nicht. Genau. Im Wesentlichen ist jede Entwicklung von einer mikrobiologischen Population wird bestimmt durch die Umweltbedingungen und ein bisschen durch den Zufall und dann wird allerdings durch das Wachstum einer bestimmten Teilpopulation werden die Bedingungen dann wieder verändert. Und das kommt dann zu starken Verschiebungen. Und ja, im Wesentlichen ist wenn man das kontrolliert machen möchte, dann kommt es in erster Linie darauf an, dass man die Bedingungen richtig wählt. Gärung ist eben eine sehr ursprüngliche und daher entwicklungsgeschichtlich sicher sehr alte Ort der Energiegewinnung durch Stoffwechselvorgänge. Und ja, hat sie extrem bewährt, weil sie vor allem natürlich aufgrund ihrer Flexibilität sie kann ablaufen, ohne dass man abhängig ist von irgendeiner anderen Substanz außer der Energiequelle. Meistens ist es eine Kohlenhydratquelle und sonst ist nichts notwendig. Gärung wird aber nicht nur von Mikroorganismen betrieben. Gärungsvorgänge finden auch in tierischen Zellen zum Beispiel statt. Immer dann, wenn die Sauerstoffversorgung nicht wirklich gewährleistet ist. Also auch beim Menschen? Auch im menschlichen Körper. Das klassische Beispiel ist, ich meine, es gibt ein bisschen, bin mir selbst nicht ganz sicher, aber das klassische Beispiel ist halt, wenn man sich sehr anstrengt und in den anaeroben Bereich reinkommt, wo der Energieverbrauch durch die körperliche Belastung so hoch ist, dass man mit der Atmung gar nicht nachkommt. Und dann übersäuert der Muskel. Das ist, gibt's dann diese Laktattests, die bei der Leistungsdiagnostik allgegenwärtig sind. Und das Laktat ist das Produkt der Gärung. Da wird dann eben die Energiequelle, der Zucker, wird nicht vollständig abgebaut, kann nicht vollständig abgebaut werden zu CO2, weil der Sauerstoff fehlt, weil nicht genug Sauerstoff durch Atmung zur Verfügung gestellt werden kann. Und dann wird das Kohlenhydrat, die Energiequelle, wird halt dann vergoren. Und dabei entsteht Milchsäure, die sich dann in den Muskeln ablagert und anscheinend den Muskelkater verursacht. Anderes Beispiel wären zum Beispiel Quastenflosser. Sind ziemlich große Fische, ebenfalls evolutionsgeschichtlich sehr alte Fische, 1-2 Meter groß, relativ schwer, die in Gewässern, also entdeckt worden sind in den Gewässern um Madagaskar, die in relativ großen Tiefen leben, mehrere hundert Meter Wassertiefe, wo ebenfalls der Sauerstoffpartialdruck schon sehr gering ist und wo sie Schwierigkeiten haben, durch die Kiemenatmung genug Sauerstoff aufzunehmen und im Körper zu verteilen, sodass im ganzen Körper die Zellen genug Sauerstoff für die Zellatmung zur Verfügung haben. Da findet dann ebenfalls standardmäßig immer wieder im Muskelgewebe Gärung statt zur Energiegewinnung. Wir kommen jetzt zum Thema Alkohol. Alkohol! Yeah. Ja, Gärung ist ein Stoffwechselvorgang in der Natur zur Energiegewinnung, der betrieben wird von sehr vielen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen, der aber auch im menschlichen Körper stattfindet, im Muskelgewebe zum Beispiel, wenn nicht ausreichend Sauerstoff vorhanden ist. Das ist eben der Gegensatz von der Gärung, die ohne Sauerstoff auskommt und sehr schnell, unkompliziert abläuft, relativ einfach ist und aber eine geringe Energieausbeute bietet und zum Unterschied die Atmung, die Zellatmung, die zu einer vollständigen Verwertung von Nährstoffen führt, die aber einen sehr komplizierten Apparat mit sehr vielen beteiligten Enzymen benötigt und die ausreichende Mengen an Sauerstoff benötigt. Gärung kommt ohne Sauerstoff aus. Es gibt immer wieder Berichte zu lesen von zum Beispiel Elefantenherden, die in ein Dorf eindringen und dort alles kurz und klein schlagen. Und man hat dann manchmal festgestellt, dass diese Elefanten ganz offensichtlich betrunken sind. Oder Affenhorden, in Afrika, in Indien. Affenhorden, die sich destruktiv, quasi vandalistisch benehmen und die offensichtlich, wo dann festgestellt worden ist, die sind offensichtlich betrunken. Das ist ein Resultat von natürlich vorkommenden Gärungsprozessen. Überreife Früchte sind natürlich das ideale Material für eine Gärung. Sehr hoher Zuckeranteil im Fruchtfleisch. Wenn die dann überreif werden und die Frucht, das pflanzliche Gewebe, das Fruchtgewebe ein bisschen zerfällt, und finden Mikroorganismen unter anderem in Mikroorganismen, die zur Gärung befähigt sind, da ideale Bedingungen vor. Hefepilze wären das, vor allem Hefen, die sehr gut angepasst sind auf hohe Zuckerkonzentrationen, die unter diesen Bedingungen dann Alkohol produzieren. Und wann Tiere wie Affen oder Elefanten dann diese teilvergorenen Früchte konsumieren, dann konsumieren sie Alkohol und werden betrunken. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass es solche Beobachtungen waren, die Menschen dazu gebracht haben, sich das anzuschauen, wie sich solche pflanzlichen Gewebe, vor allem Pflanzen, unter bestimmten Bedingungen dann verändern und was da dann rauskommt. Und ja, und so hat man dann festgestellt, dass sich pflanzliche Gewebe unter bestimmten Bedingungen auf eine Art und Weise verändern, die der Mensch als positiv oder als angenehm empfindet. Interessanterweise, und ich bin jetzt nicht sicher, wie sehr das belegt ist, ist das Bier als alkoholisches Getränk, was ja ein Gärungsprodukt ist, dass das Bier früher entdeckt oder erfunden worden als der Wein, was interessant deshalb, weil der Wein technologisch wesentlich unkomplizierter zu produzieren ist. Weinproduktion ist rein die vom Menschen vorgenommene natürliche Gärung von Weintrauben. Weintrauben und andere ähnliche zuckerreiche Früchte enthalten hauptsächlich an der Oberfläche, aber auch teilweise im Pflanzengewebe drinnen, enthalten bestimmte Mikroorganismen, die an diesen bestimmten Standort sehr gut angepasst sind. Dazu gehören eben unter anderem immer eine Reihe von Hefearten. Und wenn man dieses Fruchtgewebe, dann dieses Obstgewebe dann homogenisiert, also zerquetscht und mit Wasser vermischt, dann finden diese Hefen ideale Bedingungen vor, um sich sehr stark zu vermehren und unter diesen Bedingungen Alkohol zu produzieren. Das ist, meistens wird dabei kein tatsächlicher bewusster Luft, also häufig wird kein bewusster Luftabschluss vorgenommen, aber es wird auch kein Sauerstoff zugeführt. Das heißt, der Sauerstoff, der in der Flüssigkeit, in dieser Maische gelöst ist, wird relativ rasch durch Stoffwechselvorgänge verbraucht. Es wird über die Oberfläche ein bisschen Sauerstoff aufgenommen, aber nicht wirklich ausreichend. Und dann laufen eben die sauerstofffreien Gärungsvorgänge ab und das ist eben hauptsächlich die Produktion von Alkohol. Das ist etwas, was auch heute nach wie vor teilweise unter völlig natürlichen Bedingungen abläuft. Die Weintrauben werden geerntet, werden zur Maische verarbeitet und die natürlich auf diesen Weintrauben lebende Hefe startet die Gärung. Die Bedingungen sind dabei so gewählt, dass es eben die Weinhefe der Organismus ist, der die besten Bedingungen vorfindet und daher der Organismus ist, der sich am schnellsten vermehrt, am stärksten ausbreitet und die gesamte mikrobiologische Population dominiert und der natürlich dann den Großteil der Stoffwechselvorgänge vornimmt, die den Traubenzucker zu Alkohol verwandeln. Und manchmal wird das schlecht. Manchmal wird es auch schlecht. Das ist dann die Folge von anderen Mikroorganismen, die halt auch noch vorhanden sind und die, wenn man das handwerklich nicht ganz sauber macht, die dann ebenfalls sehr gute Bedingungen vorfinden können und ja, und dann kommt es zu unerwünschten Reaktionen und zur Anhäufung von unerwünschten Produkten, Essigsäure klassischerweise. Und ja, dann ist der Wein verdorben. Das Bier haben wir noch. Bier ist eigentlich insofern interessant, weil Bier technologisch gesehen komplizierter zum Herstellen ist. Das Bier wird aus Getreide produziert, in aller Regel Gerste, Weizen, Roggen kommen aber ebenfalls vor. Und diese Getreidekörner enthalten Stärke. Stärke ist allerdings ein Zucker, ein sogenanntes Polysaccharid, ein Zucker, wo sehr viele kleine einzelne Zuckermoleküle miteinander verbunden sind. Und bevor dieses Polysaccharid, diese Stärke, von der Hefe verwertet werden kann, muss sie in die einzelnen, in die Untereinheiten aufgespalten werden. Beim Bier, bei der Bierproduktion geschieht das dadurch, dass die Gerste, dass man die Gerste auskeimen lässt. Durch die Keimung wird, die Stärke ist ein Speicherprodukt und das quasi der Rucksack, den der Samen mitbekommt zur Energiegewinnung. Der Proviantrucksack. Diese Stärke wird bei der Keimung durch Enzyme, die im Korn, im Gerstenkorn enthalten sind, abgebaut zu Maltose, Malzzucker, und der wird dann von den an und für sich, wenn das Gerstenkorn in die Erde stecken würde und auskeimt, würde dieser Zucker dann von den Pflanzenzellen verwertet werden und der Schößling würde nach oben streben und die Wurzeln nach unten. Das macht man sich zunutze, indem man bei der Melzung, indem man die Gerste auskeimen lässt, nicht sehr lange, also da werden keine Gerstenpflanzen, nur so ganz, ganz winzige, kurze Triebe. Das reicht aus, um den Großteil der vorhandenen Stärke zu Maltose zu machen und abzubauen. Dann wird dieser Vorgang gestoppt, indem die keimende Gerste getrocknet wird, gedarrt, wie das auf Braudeutsch heißt, gedarrt und dann geschrotet und dann hat man eben das Malz. Das Malz ist dann schon sehr stark angereichert mit Zuckern, die die Hefe verwerten kann. Und das wird eben dann mit Wasser aufgekocht, mit Wasser vermischen, aufgekocht, mit Hopfen versetzt, entsteht die Würze und die Würze wird dann durch Hefe vergoren. Das Interessante ist, wie Menschen entdeckt haben, dass die Keimung, das Ankeimen der Gerstenkörner dazu führt, dass in diesen Körnern auf einmal Zucker ist, der sich in Alkohol verwandeln kann. Es ist relativ leicht nachvollziehbar, intuitiv, dass man Pfirsiche, Weintrauben, ähnliche Obstsorten zum Beispiel, dass die irgendwo auf einem Haufen liegen und dann oder in einem Kübel gesammelt werden und dann sammelt sich da die Frucht, die aus den Früchten austretende Flüssigkeit an, die sehr zuckerreich ist und dass die dann von den Hefen in Alkohol verwandelt wird. Und dann entdeckt man zufällig, hoppla, da hat man jetzt ein alkoholisches Getränk, ohne dass die Menschen gewusst haben, dass es Alkohol ist. Bei Bier ist es keineswegs so leicht nachvollziehbar, dass im keimenden Getreide dann der Zucker vorhanden ist, den man auswaschen kann durch Kochen und dann von Hefen verwerten lassen kann. Oder einfach, weil damals wusste man natürlich nicht, dass Hefen existieren, oder einfach, den man sich selbst überlassen und sich selbst verwandeln lassen kann. Das ist eine bemerkenswerte Leistung, die vor meines Wissens 6000 Jahren circa oder 8000 Jahren irgendwo im heutigen Irak passiert ist. Insgesamt ist die Gärung durch den Menschen, also die Gärung, die vom Menschen benutzt wird, zum Großteil dient großteils zum Zwecke der Haltbarmachung. Bei der Gärung entstehen bestimmte Produkte, bestimmte organische Produkte. Das wäre eben der Alkohol bei der alkoholischen Gärung. Das wäre die Milchsäure bei der Milchsäuregärung. Propionsäure bei der Propionsäuregärung. Und da gibt es noch einige andere Untergruppen, die wesentlich mengenmäßig wesentlich weniger Rolle spielen. Aber diese im Wesentlichen Alkohol, Milchsäure, und die haben einen sehr stark haltbar machenden Effekt. Der Alkohol ist generell, ist natürlich sehr unterschiedlich, aber Alkohol hemmt das Wachstum von Mikroorganismen. Das heißt, wenn Hefe wächst und wenn Hefe Zucker zu Alkohol verwandelt und Alkohol sich bis zu einem gewissen Grad ansammelt, dann können andere Mikroorganismen nicht wachsen. Dasselbe bei Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien, die ebenfalls Zucker, hauptsächlich Glucose, allerdings auch einige andere Zuckerarten, zu Milchsäure verwandeln und manchmal auch ein bisschen anderen Stoffwechselprodukten, aber im Wesentlichen Milchsäure, produzieren, die Milchsäure wirkt antimikrobiell. Milchsäurebakterien selbst sind sehr gut angepasst an relativ hohe Konzentrationen von solchen organischen Säuren, wie eben Milchsäure, Essigsäure, Propionsäure, und können da bei bis zu pH-Werten von 3, wieder unterschiedlich nach Art, noch Stoffwechsel betreiben und wachsen. Andere Mikroorganismen können das nicht. Milchsäurebakterien nutzen daher, abgesehen davon, dass sie die Gärung zur Energiegewinnung nutzen, machen sie sich auch den Nebeneffekt zunutze, dass ihr Stoffwechselendprodukt, die Milchsäure, andere konkurrierende Mikroorganismen hemmt. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass Mikroorganismen, die wir aus unserer menschlichen Sicht als Verderbsorganismen bezeichnen würden, die zum Verderb von Lebensmitteln führen, die dann unangenehme Gerüche und Geschmäcker oder auch Struktur-, Texturänderungen verursachen, dass die gehemmt werden, dass die ihre Stoffwechselvorgänge nicht ablaufen lassen können. Und daher, dann passiert das nicht und das Lebensmittel wird haltbarer. Das klasse, vermutlich, ja, wahrscheinlich das klassische beste Beispiel ist das Sauerkraut. Weißkohl ist generell schon mal ein relativ haltbares Gemüse, wenn man es ein bisschen in einen Erdkeller in der Kühlung und aufbewahrt, ist er schon mehrere Wochen, Monate haltbar. Wenn man den zerschneidet und das ist das Entscheidende, mit genau der richtigen Menge Salz mischt, dann finden bestimmte Milchsäurebakterien ideale Bedingungen vor. Da muss man dann noch dafür sorgen, dass der Sauerstoff ausgeschlossen wird. Das heißt, technologisch wird es einfach so gemacht, dass das kleingeschnittene Kraut mit dem Salz in einen großen Bottich gelegt wird und der Bottich wird mit einer dichten Folie abgedeckt und dann quetscht man nur die Luft raus und legt ein Gewicht oben drauf, um den Luftabschluss sicherzustellen. Der Rest Sauerstoff, der dann noch drinnen ist, der wird relativ schnell verbraucht von vorhandenen Mikroorganismen und dann finden wir anoxische, sauerstofffreie Bedingungen vor, unter denen dann die Milchsäurebakterien ihre idealen Lebensbedingungen vorfinden und sich durchaus explosionsartig vermehren können. Das ist, wenn man sich Sauerkraut anschaut, zu Beginn, wenn man sieht, die unterschiedlichsten Mikroorganismen, die natürlich auf den Krautblättern vorhanden sind, wenn man sich das anschaut, machen Milchsäurebakterien zum Beispiel zum Erntezeitpunkt circa 2% der Population aus. Wenn man sie in den Sauerkrautbottich einlegt, nach einer Woche machen Milchsäurebakterien 90% der gesamten Bakterienpopulation aus. Da gibt es dann eine Abfolge von verschiedenen Bakterien, je nachdem, wie deren eigene Stoffwechselvorgänge die Umweltbedingungen wieder beeinflussen. Das sind eine bestimmte Art von Milchsäurebakterien am Anfang. Wann durch deren Stoffwechselvorgänge Milchsäure angehäuft wird, hemmen sie sich irgendwann einmal selbst und stellen ihr Wachstum ein, dann finden aber andere, die ebenfalls bereits vorhanden sind, ideale Bedingungen vor und fangen an, sich stark zu vermehren und noch mehr Milchsäure zu produzieren, plus einige andere Geschmacksstoffe. Und schließlich dann der Spezialist, der heißt Lactobacillus plantarum, wie der Name schon suggeriert, ist sehr häufig auf Pflanzengewebe zu finden, der dann sehr relativ hohe Konzentrationen von Milchsäure noch ertragen kann und bis zum Schluss dann noch weiter Stoffwechsel, Zucker abbaut und Milchsäure produziert, bis man zum Schluss dann eine relativ hohe Säurekonzentration hat und das Kraut dann, wenn man es richtig aufbewahrt, in schön verschlossenen Gläsern zum Beispiel, monatelang haltbar macht. Das Wissen, Lebensmittel auch haltbar zu machen, ist eines der Erfolgsrezepte der Menschheit. Der wesentliche Vorteil von Gärung und Anhäufung von Gärungsprodukten ist eben, dass das Material, in dem die Gärung stattfindet oder das vergoren wird, dass es dadurch haltbarer wird. Fast alle Gärungsendprodukte hemmen das Wachstum von Mikroorganismen, von schädlichen Mikroorganismen, von Verderbsmikroorganismen. Und ja, und das führt dann dazu, dass der Traubensaft ist nicht besonders gut haltbar. Ein vergorener Traubensaft ist in einer gut verschlossenen Flasche jahrelang haltbar. Und das ist ja auch eine Überlebensfrage von Menschen. Das ist durchaus zu Zeiten, wo keine Kühlung vorhanden war, wo man die technischen Möglichkeiten nicht gehabt hat, Lebensmittel vom Feld bis zur Zubereitung oder zum Konsum eine ordentliche Kühlkette unter hygienischen Bedingungen einzuhalten, war das ein ganz entscheidender Vorteil, dass man durch die Ausnutzung solcher natürlichen Prozesse Lebensmittel erhalten hat, die wesentlich länger haltbar waren, wo das Risiko, sich irgendwann einmal durch einen Krankheitserreger einzufangen oder einfach nur grausliche Sachen zu essen, die dann und wo vielleicht nicht wirklich schlecht wird, aber ja, es ist halt einfach unangenehm. Ein Nebeneffekt, das Hauptendziel von Gärungen, wenn sie von Menschen genutzt werden, ist die Haltbarmachung. Aber es gibt durchaus noch ein paar Nebeneffekte. Erhaltung von Nährstoffen. Fermentierte Lebensmittel konservieren auch bestimmte Inhaltsstoffe wie Vitamine besser als nicht fermentierte. Die Produktion natürlich von bestimmten Geschmacksstoffen durch die Mikroorganismen, die als angenehm empfunden werden und und manchmal auch den Abbau von bestimmten pflanzlichen Inhaltsstoffen, die eigentlich nicht gut sind. Da gibt's Beispiele, wo Sojabohnen zum Beispiel, die an sich schlecht verdaulich sind, weil sie einen Stoff enthalten, der die Verdauungsenzyme hemmt. Wenn man Sojaprodukte jetzt nimmt und durch bestimmte Mikroorganismen vergärt, dann wird dieser Hemmstoff abgebaut. Vergorene Sojaprodukte sind im asiatischen Raum extrem verbreitet in der Ernährung. Das ist wie Tofu und aus Tofu hergestellte Produkte, das ist fast ein Grundnahrungsmittel. Ist Tofu vergoren schon? Tofu ist nicht wirklich, es finden bereits mikrobiologische Vorgänge, Gärungsvorgänge im Tofu statt. Jetzt schauen wir uns die Fermentation näher an. Neben den am weitesten verbreiteten oder vom Menschen am häufigsten genutzten Gärungsarten wie Milchsäuregärung und alkoholische Gärung, gibt es dann noch andere, die eine Kombination darstellen im Wesentlichen, andere Fermentationsprozesse, die praktisch eine Kombination darstellen aus gewissen mikrobiologischen Aktivitäten, bakteriellen Stoffwechselaktivitäten und Vorgängen, die in dem meist pflanzlichen Gewebe natürlicherweise nach der Ernte ablaufen. Fermentation ist die natürliche Veränderung von pflanzlichem Gewebe unter Einfluss von Mikroorganismen und eigenen Enzymen, wobei Sauerstoffabschluss, bewusst technisch herbeigeführter Sauerstoffabschluss, dabei nicht unbedingt eine Rolle spielt. Ein Beispiel wären zum Beispiel Kakaobohnen. Kakaobohnen, die, bevor sie dann irgendwann geröstet und vermahlen und zu Kakao, Schokolade etc. verarbeitet werden, die unter ebenfalls besonderen gewählten Bedingungen gelagert werden und man nutzt dabei eben Stoffwechselvorgänge von auf den Kakaobohnen lebenden Mikroorganismen und die Enzyme, die in den Kakaobohnen selbst auch nach der Ernte und dem eigentlichen Absterben des Pflanzengewebes noch aktiv sind, um die Inhaltsstoffe der Kakaobohne noch ein bisschen zu verändern. Das führt dann, da werden bestimmte Inhaltsstoffe abgebaut und umgebaut, führt dann meistens zu einer Anhäufung, ähnlich wie bei klassischen Gärungsprozessen, wo diese Sachen ebenfalls ablaufen, parallel zur eigentlichen Gärung, zur Produktion von Gärungsendprodukten. Da werden Proteine abgebaut zu Aminosäuren, die Aminosäuren wiederum zu verschiedenen Aldehyden, Schwefelverbindungen etc. Das sind alles aromaaktive Substanzen, die dann auch eben dazu beitragen, dass fermentierte Lebensmittel, immer wieder natürlich auch Geschmackssache, sehr geschätzt werden. Käsereifung ist da vielleicht das bekannteste Beispiel. Tee wird ebenfalls gelagert und nicht unter bewusstem Luftabschluss, also wird nicht vergoren, aber Teeblätter werden eine Zeit lang gelagert, sich selbst überlassen und unter dem Einfluss von pflanzlichen Enzymen in den Teeblättern und auf den Teeblättern lebenden Mikroorganismen werden bestimmte Substanzen ab und andere aufgebaut, die dann eben letztendlich zum Geschmack, zum Aroma des Tees beitragen. Das Gleiche passiert bei Kaffeebohnen. Möglicherweise ist bekannt, spezieller Kaffee, der indonesische Kopi Luwak, wo die Kaffeebohnen von kleinen Tieren, also Zibetkatzen idealerweise, gefressen und dann wieder ausgeschieden werden, weil sie nicht verdaut werden. Aber die Enzyme aus dem Verdauungstrakt dieser Katzen verändern bestimmte Anteile der Kaffeebohne und produzieren dann Aromen, die dann sehr geschätzt werden. Beim Sauerteig gibt es auch noch was? Sauerteig ist natürlich ein sehr zuckerreiches Material, oder Material, wo Substanzen drin sind, die von den klassischen Milchsäurebakterien und Hefen sehr gut verwertet werden können. Und da wird eben dann, finden eben dann ebenfalls diese Gärungsvorgänge statt. Da ist nicht unbedingt unter richtigem Luftabschluss, aber im Inneren des Teigs ist die Sauerstoffkonzentration natürlich sehr gering. Und da findet man dann eben Hefen, die sich sehr stark vermehren, und Milchsäurebakterien. Wieder ganz bestimmte Arten von Milchsäurebakterien, die an diesen Standort sehr angepasst sind. Es gibt dann noch eine ganze Reihe weiterer Produkte, sehr populärer Produkte in der menschlichen Ernährung, wo Gärungsprozesse eine Hauptrolle oder eine sehr große Rolle spielen. In erster Linie natürlich Milchprodukte, wo Milchsäuregärung stattfindet. Joghurt zum Beispiel, wo durch zwei verschiedene Milchsäurebakterien einerseits Säure gebildet wird, was dann eben zu dieser Konsistenz des Joghurts führt, die Milch stockt dadurch, und andererseits ein Stoff gebildet wird, der klassisch dieses Joghurt-Aroma repräsentiert. Ähnliches findet dann statt bei einer ganzen Reihe verwandter Produkte wie Kefir, Acidophilus-Milch, Sauermilch, Buttermilch. Und natürlich bei der Käseproduktion spielen ebenfalls Milchsäurebakterien und in diesem Fall auch Propionsäurebakterien eine ganz große Rolle. Also Propionsäurebakterien vor allem bei einigen Käsen, bei Hartkäsen, Emmentaler zum Beispiel. Harte Schnittkäse, vor allem die mit den Löchern. Die Löcher sind die Konsequenz von Propionsäuregärung durch Propionibakterien. Die Milch wird zuerst einmal durch Milchsäurebakterien fermentiert, dann wird sie durch Zugabe klassischerweise das Enzym aus dem Labmagen der Kälber durch das Lab zur Gerinnung gebracht, und das geronnene Milchprotein, wo die Bakterien aber noch vorhanden sind, die Milchsäurebakterien noch vorhanden sind, wird dann gesalzen, ein bisschen entwässert, gepresst und dann reifen gelassen. Und während dieser Reifephase vermehren sich die Milchsäurebakterien zwar nicht mehr sehr, aber sie betreiben noch eine ganze Zeit lang Stoffwechsel und produzieren diese ganzen verschiedensten Aromaprodukte, die bei der Käsereifung dann, beim reifen Käse dann so sehr geschätzt werden. Und da kommen wir auch dazu, zu einem Punkt, wo die Grenze zwischen Lebensmittelfermentation, also ein fermentiertes Lebensmittel, und einem verdorbenen Lebensmittel ist jetzt nicht immer ganz leicht und scharf zu ziehen. In traditioneller Weise in Ostasien, zum Beispiel in China, ist kein Käse verwendet worden. Das war verdorbene Milch. Umgekehrt, was bei uns zum Teil als Käse konsumiert wird, wird von sehr vielen Franzosen einfach als unfertiges Produkt bezeichnet. Der ist noch nicht reif. Dadurch, dass eben auf Lebensmitteln Materialien natürlicherweise eine ganze Reihe von Mikroorganismen vorkommen und die Mikroorganismen, die normalerweise zum Verderben eines Lebensmittels führen, ebenfalls auch bereits vorhanden sind und es nur eine Frage ist, welche Lebensmittel dann sie tatsächlich unter den Bedingungen durchsetzen und am meisten vermehren und am meisten Stoffwechselprodukte bilden können, kommt es vor, dass und Milchsäurebakterien und Hefen und ein paar verwandte Bakterien sind an die Bedingungen auf den meisten Lebensmittelmaterialien ideal angepasst. Kommt es ihm dann vor, dass sie auch unerwünschte Bakterien mit vermehren können. Klassische Fall wäre Bier. Wenn es im Bier auch zu einer Vermehrung, in der Bierwürze auch zu einer Vermehrung von Milchsäurebakterien kommt, dann entstehen Fehlgeschmäcker. Das Bier wird verdorben. Wenn es im Wein im Wein spielen Milchsäurebakterien eine wichtige Rolle in der Endphase der Gärung. Wenn das zu stark wird, wird der Wein sauer. Beim Brot kann es ebenfalls zur Vermehrung, sind bestimmte Milchsäurebakterien erwünscht beim Sauerteig. Wenn es die falschen sind oder wenn die zu sehr überhand nehmen, wird der Sauerteig so leicht halbflüssig und zu säuerlich und entstehen Produkte, Stoffwechselprodukte, die im Endprodukt nicht mehr geschätzt werden. Die Essigsäuregärung, sagt Clemens Peterbauer, ist eigentlich genau genommen keine Gärung. Ja, Essigsäure wird einerseits von bestimmten Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien durch Gärungsprozesse produziert. Die klassische Essigproduktion allerdings, die technische Essigproduktion, die Produktion von Speiseessig, das wird von Essigsäurebakterien vorgenommen und das ist keine Gärung. Das ist eine Reaktion, das ist eine Oxidationsreaktion, die Sauerstoff verbraucht. Das ist ganz kritisch bei der Essigproduktion. Gut, die alte klassische Methode, dass die Essigmutter, die an der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt, dass die nicht gestört wird, nicht absinkt. Weil wenn die in die Flüssigkeit hinein absinkt, dann hat sie zu wenig Sauerstoff. Dann kann die Essigproduktion nicht stattfinden, Und wenn so eine Population einmal die Produktion, die Oxidation des Alkohols zur Essigsäure eingestellt hat, dann fangen sie nicht mehr neu an damit. Dann muss man neu anzüchten. Essigmutter ist die sogenannte Kamhaut, die sich an der Oberfläche, zum Beispiel kann man, je nachdem, es gibt ja Essig aus verschiedensten Ausgangsmaterialien. Apfelessig zum Beispiel macht man aus Apfelmost. Wenn man Apfelmost stehen lässt, dann bildet sich an der Oberfläche eine Haut aus Essigsäurebakterien, die den vorhandenen Alkohol im Apfelmost zu Essigsäure umwandeln. Das ist eben eine streng sauerstoffabhängige Reaktion, die, wo man, wenn man das technisch durchführen möchte, wo man unbedingt aufpassen muss, dass das Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist. Die Vorstufe, die alkoholische Gärung, läuft ohne Sauerstoff ab. Aber für die Umwandlung des Alkohols in Essig ist Sauerstoff unbedingt notwendig. Was macht die Forschung da immer? Die Forschung, ja, einerseits geht es nach wie vor darum, dass weniger die Gärungsprozesse als die parallel ablaufenden Stoffwechselprozesse besser verstanden werden. Das ist einerseits die, man hat einen Organismus, der unter bestimmten Bedingungen ausgezeichnet wächst, und man möchte es da wissen, wie produziert der diese ganzen verschiedenen Geschmacksstoffe, die dann das Endprodukt entweder sehr schmackhaft oder möglicherweise auch gar nicht so sehr schmackhaft machen, und wie könnte man vermeiden, dass der Organismus, der das Produkt so schön haltbar macht, aber dann gleichzeitig zur Ausbildung eines unerwünschten Geschmacks führt. Das Verständnis von die Gärungsprozesse selbst, von einigen Stoffwechselwegen, wird ebenfalls nach wie vor erforscht. Vor allem auch, um anstatt eines bestimmten standardmäßig vorkommenden Gärungsendprodukts ein anderes Produkt herstellen zu können. Technische Produktion von nicht, ja, natürlich, Milchsäure wird nach wie vor technisch produziert auch, aber Produktion von statt Milchsäure einer anderen organischen Säure aus Mikroorganismen. Das sind nach wie vor, gibt es enorm viele Forschungsarbeiten, die da ablaufen. Weiteres ein großes Feld ist die Verwertung von Substraten. Die Substrate, also die Energiequellen, die Ausgangsmaterialien für einen Gärungsprozess. Das klassische Ausgangsmaterial ist Glucose, Traubenzucker. Dann gibt es natürlich auch alle anderen Arten von Zuckern, Fruchtzucker, Milchzucker, Rohrzucker, die Malzzucker, Maltose und andere, die in unterschiedlichsten Ausmaßen von bestimmten Organismen verwertet werden können. Ein riesiges Thema in der letzten Zeit ist die Verwertung von pflanzlicher Biomasse. Pflanzliche Biomasse, Reststoffe, sei es aus Holz, Pflanzenmaterial, das nicht gegessen wird, das nicht konsumiert wird, das als Energiequelle dienen könnte. Dazu ist es notwendig, dieses Pflanzenmaterial zuerst abzubauen zu verwertbaren Zuckern. In diesem Pflanzengewebe, Maisstängeln zum Beispiel und Blätter, finden sich aber nicht nur Sachen wie Traubenzucker oder Fruchtzucker, sondern eine ganze Reihe von anderen Zuckern, die von Mikroorganismen teilweise nicht, teilweise nur schwer, teilweise unter Produktion von unerwünschten Stoffwechselprodukten vergoren werden können. Der klassische Fall ist, dass Zucker wie Xylose, die verwandt ist mit dem, also der Süßstoff Xylitol aus dem Kaugummi, der wird aus Xylose produziert. Das Xylose, das ist ein irrsinnig häufiger Zucker, also mengenmäßig hat einen sehr hohen Anteil in jedem pflanzlichen Gewebe, dass dieser von der Bierhefe, Bäckerhefe nicht zu Alkohol verwandelt werden kann. Es gibt allerdings andere Organismen, die können das. Andere verwandte Hefearten können das. Wie kann man eine Hefe dazu bringen, den Zucker zu vergären? Weil die Hefe natürlich, die Bäckerhefe und die Bierhefe, die am besten sind für die Alkoholproduktion. Die sind in der Lage, die höchsten Alkoholkonzentrationen, die höchsten Alkoholmengen zu produzieren. Allerdings nicht aus Zuckern, die in hohem Ausmaß in der Natur vorhanden sind, in riesengroßen Mengen an sich verfügbar sind. Wie kann man sie dazu bringen, einen anderen Zucker ebenfalls zu vergären als den an und für sich normalerweise bevorzugten? Oder ja, wie kann man bestimmte Produkte, bestimmte Inhaltsstoffe in Lebensmitteln durch gezielte Fermentationsprozesse oder Gärungsprozesse umbauen zu, ja, Geschmacksstoffen, zu erwünschten Produkten, teilweise zu Anreicherung von Vitaminen. Welchen Zusatznutzen kann man erzielen, indem man bestimmte Mikroorganismen für einen Gärungsprozess einsetzt. Man nimmt zum Beispiel ein Joghurt, man produziert Joghurt, man nimmt die Kultur aus diesen zwei klassischen Joghurt-Starterkulturen, die Joghurt produzieren. Was kann man vielleicht noch für einen Zusatznutzen erhalten? Wo können wir schauen, dass wir solche Bakterien finden, die nicht nur das Joghurt zum Joghurt machen, sondern vielleicht noch zusätzliche Geschmacksstoffe oder zusätzliche Vitamine und ähnliche erwünschte Inhaltsstoffe produzieren. Das ganze Gebiet, das Feld der Gärungsprozesse und Fermentationsprozesse ist ein unheimlich komplexes und vielfältiges. Einerseits ist es eine Technologie, die angewandt wird, eine ausgereifte Technologie, die mit Abweichungen und natürlich gewissen Feinheiten, Verfeinerungen, aber seit Jahrhunderten, teilweise Jahrtausenden bereits angewandt wird, technologisch angewandt wird. Andererseits ist es, und gerade durch moderne Möglichkeiten, moderne Methoden in der mikrobiologischen Forschung, zellbiologischen Forschung, in der chemischen Analytik, kommt man auf Aspekte, werden Aspekte entdeckt und rücken in den Mittelpunkt, die dann ja einfach ganz neue Möglichkeiten bieten. Gerade die Verwertung von natürlichen Rohstoffen, nachwachsenden natürlichen Rohstoffen, im Wesentlichen Pflanzenzellwände. Was kann man aus diesen Pflanzenzellwänden machen, abgesehen davon, dass Pflanzenzellwände, die Zellulose, schon ein wunderbares Material an und für sich ist, kann man aus den einzelnen Teilen der Pflanzenzellwand verschiedenste Zucker herstellen und diese Zucker dann wieder zu verschiedensten anderen Endprodukten umwandeln durch Gärungsprozesse. Gärungsprozesse durch abgewandelte, teilweise künstlich veränderte Gärungsprozesse, speziell gesteuerte Gärungsprozesse. Es gibt Substanzen, die können aus Zucker hergestellt werden und den Zucker kann man aus Pflanzenzellwänden gewinnen, die dann zu Kunststoffen verwertet werden können, zu Plastik, also zu Polymeren. Es gibt Milchsäure kann verwendet werden zur Herstellung von Polymeren. Das ist einerseits die Herausforderung, oder gibt es einerseits die Herausforderungen, neue Gärungsprozesse zu finden, beziehungsweise Gärungsprozesse, Mikroorganismen zu finden, die bestimmte Gärungsprozesse ablaufen lassen können und die dann in irgendeiner Form, die dann so zu verbessern, dass sie irgendwann einmal auch technisch nutzbar sind und wirtschaftlich nutzbar sind. Da gibt es irgendwo einen Mikroorganismus, zum Beispiel im Magen einer Kuh, der eine bestimmte Substanz herstellt. Und diese Substanz ist sehr interessant. Und der produziert die aber in Mengen von wenigen Mikrogramm, Milligramm vielleicht pro Liter. Oder ist der Organismus ist vielleicht sehr schwer zu kultivieren. Der eine Organismus aus dem Magen der Kuh ist sehr schwer zu kultivieren. Wie kann man jetzt die Kultivierung dieses Organismus verbessern? Wie kann man den Gärungsprozess verbessern? Wie kann man die Ausbeute an dieser interessanten Substanz erhöhen und das irgendwann einmal vielleicht technisch nutzbar machen? Und das ist auch für dich spannend? Das ist enorm spannend und ja, hochinteressant, sehr herausforderndes Beschäftigungsfeld, das sich ja ständig ändert und wo man, ja, wo es eigentlich jeden Tag was Neues gibt. Vielen Dank, Clemens Peterbauer, für diesen Einblick ja, in die Biotechnologie. Clemens Peterbauer ist von der Universität für Bodenkultur Mikrobiologe. Dankeschön. Wir kommen zum Korrespondentenbericht dieser Ausgabe März 2016 und der kommt dieses Mal von mir. Wir haben Bienen in Wien im Gebiet des Belvedere Gartens und 7 Völker über den Winter gebracht. Sobald es warm wurde, jetzt in den letzten Wochen, ist jedes Volk geflogen wie wild. Und ich würde euch gerne jetzt erzählen von einer Geschichte, die ich insofern interessant finde, weil Kommunikation beteiligt war. Heuer im zweiten Jahr habe ich gewusst, ich schaue da nicht zu früh rein in die Völker, in die Beuten. Ich warte, bis es ordentlich warm wird, so wie man es als vernünftiger Imker macht. Warten, bis der Winter vorbei ist und dann beginnen mit der Winterdurchsicht. Und ich hatte wirklich gute Nerven und ließ mir Zeit und freute mich am Flugbild vor dem Einflugloch, dass sich das so gut entwickelt. Dann bin ich am 3. März mit der Eisenbahn gefahren nach Peierbach-Reichenau, das liegt an der Südbahn, vorm Semmering Richtung Graz. Und dort habe ich schon öfters an einem Hang einen Imker gesehen, der hat seine Beuten wunderbar so auf einem sonnenbeschienenen Hang, und da bin ich auch diesmal vorbeigegangen und er war zufällig da und wir haben so gesprochen, haben uns unterhalten und beim Retourgehen war er wieder da und da habe ich gesehen, dass er seine Völker durchschaut und ich habe gesagt, hey, warum machst du das schon? Er sagt, ja, lieber zu früh macht er das als zu spät. Sie wären heute ein bisschen wild, hat er gesagt, und mir ist es nicht allzu warm vorgekommen, aber dennoch sehr sonnig beschienen. Und er hat gesagt, ja, er schaut das immer durch und ihm ist das früher lieber. Und so bin ich dann nach Hause gekommen und habe so nachgedacht, noch immer ruhig, ohne so einen Willen zu haben, das auch bei mir zu tun. Aber dann ist es wirklich warm geworden, so um den 7. März herum. Und die Bienen sind geflogen und ich dachte, na ja, aber wenn er jetzt das mit diesen, lieber früher als später, gleichzeitig hörte ich im anderen Teil des Kopfes lieber spät als früher. Und so habe ich also bei zwei Völkern reingeschaut. Und das war dann doch sehr interessant. Habe also eine Auswinterung vorgenommen, alte Rähmchen raus, geschaut, ob genug Futter da ist, wirklich das ein bisschen eingeschränkt alles. Und es sind Jumbo-Beuten. Und die Geschichte ist jetzt, dass bei genau diesen zwei Völkern, wo ich reingeschaut, nein, ich habe bei drei reingeschaut. Bei zwei war die Königin vom Vorjahr nicht mehr da. Beim einen Volk gab's verdeckelte Brut und ich konnte eigentlich keine Eier erkennen oder Maden und keine markierte Königin. Aber was mir sofort ins Auge gesprungen ist, waren jede Menge Weißelzellen auf zwei Rähmchen und eine davon mit offenem Deckel. Und das war dann doch eine interessante Frage, was das bedeutet. Und diese Frage habe ich dann gestellt auf Facebook und ich zeige euch jetzt einfach, was man eben da für Anregungen kriegt. Und zwar in der Gruppe Imker Österreich habe ich dann geschrieben, Moment, wo sind wir hier? Meine Lieben, habe ich geschrieben, so ungefähr. Wenn ich bei einer Durchsicht in einem Volk verdeckelte Brut habe, sonst keine Eier und Maden sehe, aber an zwei Rähmchen Weißelzellen, von denen eine offenbar gerade geschlüpft ist, offener Deckel, was wird dann mit dem Volk passieren, wenn ich nichts tue? Wir schreiben Mitte März. Das war nämlich meine Idee, jetzt nichts zu tun. Man kann eh nichts machen. Und meine Vermutung ist, dass sich das in irgendeiner Weise in 6 Wochen, 3 Wochen zeigt, dass es dann irgendwie doch funktioniert, was die Bienen da machen, dass ich eigentlich gar nicht reinschauen hätte sollen. Und da sind dann recht viele Kommentare gekommen und ich möchte das ein bisschen vorlesen, weil es doch sehr interessant ist. Einer schreibt, sie werden eine junge Königin haben, als Antwort. Und ich schreibe drauf, und wird sie einen Thron finden, der sie befruchtet? Weil ich mir relativ sicher bin, dass das jetzt in dieser Zeit im Jahr nicht funktioniert, das Thronen. Und das geht doch erst ab Mai oder so, April, Mai, wenn diese Drohnenflüge dann stattfinden. Und Königinnen kriegt man jetzt ja überhaupt nirgendwo her, vernünftigerweise. Eben, schreibt dann Svenja als Antwort, aber nicht um diese Jahreszeit. Also keine Drohnen. Na, schreibt Max dann weiter, vielleicht in 3 Wochen. Günther schreibt dann, ich hatte letztes Jahr zu dieser Zeit das Glück, dass ich von einem anderen Großimker eine Königin bekam. Der hat zwei schwache Völker auf eins vereint. Ja, und Michaela fragt, tragen die Bienen Pollen ein? Ja, eigentlich schon. Bist du sicher, dass du keine Drohnenbrut hast? Ja, auch. Drohnenmütterchen werden keine neue Königin im Stock akzeptieren. Ich hätte auch keine, denke ich mir. In diesem Fall wirst du das Volk auflösen müssen. Marian antwortet, ich glaube kaum, dass deine Bienen vor weniger als 21 Tagen umgeweißelt haben. Die Umweißlung hat schon im Herbst stattgefunden. Warte ab. Bringen die Bienen weiter Pollen? Vielleicht hast du junges Gelege übersehen. Schau nochmal in einer Woche rein, wenn das Wetter passt. Wenn sie brutfrei sind und nichts legt, kehr das Volk bei schönem Wetter ab, soweit noch andere Bienenvölker am Stand sind. Mindestens 50 Meter vom Bienenstand entfernt, einfach auf ein sonniges Platzerl in der Wiese. Wollen ja keine Aftermütterchen haben, die dir andere Bienenvölker durcheinander bringen. Ich rate von jedem großen Hin und Her mit neuen Königinnen ab. Wir haben immer noch Winter und Drohnen gibt es erst ab Mai für eine Begattung. Dominik sagt, momentan macht es keinen Sinn, an dem Volk irgendetwas anzugreifen, in 3 Wochen reinschauen und sich bis dahin gedulden. Und, sagt der Lothar, was bezweckst du mit der Nachschau zum jetzigen Zeitpunkt? Ich käme nicht auf die Idee, jetzt den Wärmehaushalt durcheinander zu bringen. Nur die Gewichtskontrolle durch Anheben der Beute und gegebenenfalls ein Futterriemchen zuhängen, da lasse ich das Brutnest in Ruhe. Ja, das hätte ich auch gemacht, Dominik, wäre ich nicht in da bei meinem Ausflug auf dem Weg zum Semmering gewesen. Begattung, sagt Dominik, erst ab Mai, ist theoretisch richtig, weil es bis dahin nur sehr wenige geschlechtsreife Drohnen gibt. In der Praxis hat sich nach einem Bärenschaden gezeigt, dass es jedes Volk geschafft hat, im März eine Notkönigin nachzuziehen und dann im April, Mai still umweiselt. Ja, das habe ich auch so irgendwie im Gefühl. Ich habe mich dann einmal für die ersten Antworten bedankt. Brigitte schreibt dann, ich habe mal einen guten Spruch gehört, wenn man mit aufgekrempelten Hemdsärmeln imkern kann, ist es Zeit zum Öffnen der Völker. Ja, das war ja eigentlich dann der Fall, als ich das gemacht habe, wie ich reingeschaut habe. Da war es wirklich warm. Dominik sagt dann, wie hat mir eine langjährige Imkerin gesagt, ich lasse sie einfach machen. Im März putze oder tausche ich den Boden und setze ihnen eine Zarge auf. Diese Zarge nehmen sie genau dann an, wenn sie den Platz brauchen. So habe ich bis April hinein keinen Stress. Ja, ich werde auch mit Dominik. Marian sagt dann, das mit dem ersten Aufsetzen zur Kirschblüte würde ich auch nicht einfach so machen. Sollte das Volk nicht stark genug sein, kann noch gewartet werden. Zur Kirschblüte gebe ich auf jeden Fall den ersten Baurahmen, ich gebe mehrere, und eine Mittelwand direkt ans Brutnest. Mit der Kirsche erwacht der Bautrieb und dafür wird Platz benötigt. Aufsetzen immer erst, wenn die Bienen alle Waben voll besetzen und durchhängen. Dann wird der Raum oben super angenommen. Ich setze nur mit Mittelwänden auf. Michaela sagt, ich stimme da voll zu dem Marian. Aufsetzen erst, wenn alle Waben besetzt sind und sie unten durchhängen. Wenn du im März schon eine Zarge draufsetzt, störst du dann den Wärmehaushalt, weil es doch noch sehr kalte Nächte geben kann. Somit haben deine Bienen mehr Aufwand, die Temperatur im Stock zu halten. Dominik sagt, wenn du mit dem Aufsetzen wartest, bis die Bienen in den Boden durchhängen, hast du schon Schwarmstimmung. Bis zur Obstblüte hast du durch deine Völkerführung und Raumgabe entschieden, ob das Volk in diesem Jahr schwärmen wird oder nicht. Danach sind alle Möglichkeiten, bis vielleicht auf Brut, Distanzierung oder Ablegerbildung vergebens, um einen Schwarm zu verhindern. Und Marian stimmt dann nicht zu. Sorry, Dominik, sagt er, da bin ich nicht deiner Meinung. Ich habe die letzten Jahre nur vereinzelt Schwärme gehabt und das lag an alten Königinnen. Ab dem 3. Jahr wollen Königinnen sich unbedingt vermehren und das werden sie immer tun, wenn das Volk stark genug ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Bienen viel bauen lasse. Aus deinen Posts erkenne ich, dass du es auch so machst. Oder sind es dann doch andere Bienen oder ein anderes Trachtgebiet? Ja, das war die Geschichte mit der Winterdurchsicht. Das war der Korrespondentenbericht, diesmal von meiner Seite aus Wien. Ja, über Rückmeldungen freue ich mich sehr. Auf www.bienenpodcast.at ist auch die E-Mail-Adresse Und noch eine kurze Vorschau auf die April-Bienengespräche Nummer 24. Da geht es um das große österreichische Forschungsprojekt Zukunft Biene. Und ich treffe Karl Kreilsheim von der Karl-Franzens-Universität Graz zu Bienengesprächen live am 12. April in Mürzzuschlag. Um 19 Uhr, Schnupper-Uni heißt das Ganze. Und die Bienengespräche werden dort live aufgezeichnet. Die Bienengespräche Nummer 24 im Kunsthaus Mürz. Und wir sprechen über alles, was dieses Forschungsprojekt Zukunft Biene betrifft. Und natürlich auch mit Ergebnissen, wie es den Bienen in Österreich geht. Ja, aus der Sicht eines des Wissenschaftlers, der sich damit beschäftigt, mit Karl Kreilsheim. Das war's. Ich wünsche euch allen einen guten Start in den Frühling, wann er dann noch kommt. Heute war es schon richtig warm, heute 17. März. Und, richtig warm, das ist natürlich ein Blödsinn. In der Sonne an der Hausmauer war es richtig warm, 10 Grad in Wien. Aber der Frühling kommt bestimmt, es wird nicht mehr lange dauern und dann geht die Post ab. Alles Gute, Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.